Ich bin Graf Nikolai Michailowitsch Kamjenski. Mein Schloss steht in Oriol, in einem Park, der groß genug für einen Großfürsten wäre. Mir gehört alles Land, nördlich bis Suchenitschi, südlich bis Kursk. Ich habe Pferde, Viehherden, Wälder mit Bären, Rehen, Hirschen und Wildschweinen, Sümpfe mit Bekassinen und Wildenten, Karpfenteiche, Meierhöfe. Ich weiß nicht, wie viele Menschen für mich arbeiten. Ich habe einen Inspektor, der das alles für mich weiß und alle Leibeigenen in einem Buch eingetragen hat. Es gehören alle Arten von Handwerkern dazu. Müller, Schmiede, Köfer, Metzger, Bäcker, Friseure. Aber auch Musiker, Tänzer und Schauspieler. Denn ich habe mein eigenes Theater, es fehlt mir nichts. Was mich freilich erbost, ist mein Gesicht. Es ähnelt weniger dem eines Menschen als dem eines Tieres. Nun, ich habe auch jemanden, der es versteht, meinem Gesicht wenigstens für einige Zeit einen menschlichen Ausdruck zu geben. So sehe ich würdiger aus als mancher andere, wenn ich abends in meiner Loge sitze. Der das versteht, bin ich. Arkadi Iljitsch, der Toupet-Künstler. Weil dem Gesicht des Grafen Würde fehlt und ein kühner, kriegerischer Ausdruck, wie er ihn sich wünscht, muss ich als Leibeigener mein ganzes Leben lang zu Hause sitzen, ohne einmal Ausgang zu haben oder eine Kopeke in der Hand zu sehen. Denn der Herr wünscht nicht, dass sich noch andere meiner Fähigkeiten bedienen können und von mir rasiert, frisiert und geschminkt werden. Deshalb muss ich mich auch zu jeder Stunde im Ankleidezimmer des Grafen aufhalten und darf das Haus nur verlassen, wenn ich im Theater zu tun habe. Das ist eine gewisse Ausnahme von den strengen Vorschriften des Grafen. Ich habe seine leibeigenen Schauspieler zu frisieren und zu schminken. Wenn es eine Schauspielerin ist, so darf ich nicht allein mit ihr sein. Weil das wäre mir gleich. Aber bei Luba Anisimovna ist es mir leid. Wir lieben uns. Aber wir können von unserer Liebe nur in Andeutungen sprechen. Und auch das nur in Gegenwart anderer während des Schminkens. Luba Anisimovna, 19 Jahre alt, Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin am Theater des Grafen Kamjenski. Wir Schauspielerinnen werden Tag und Nacht bewacht. Zu unserer Aufsicht sind Frauen bestellt, die Kinder haben. Sollte mit einer von uns, Gott behüte, etwas geschehen, werden die unschuldigen Kinder jener Frauen grausam bestraft. Das Gebot der Keuschheit darf nur einer übertreten. Er, der es aufgestellt hat. Wie fürchterlich ist es, an diese Scheusal nur zu denken. Wer in seine Nähe kommt, beginnt zu zittern. Dabei gibt es einen, der noch fürchterlicher aussieht. Ich, sein Bruder, Sergei Michailowitsch. Im Grunde aber liegt das nur daran, dass ich keinen Barbier habe. Geschweige denn einen Künstler wie Arkadi. Ich muss unterbrechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Ich bin der Theaterdirektor. Aber was hilft mir das? Es hört sich großartig an, als es ist. Ich bin leibeigen wie alle anderen und zittere vor dem Grafen. Und ausgerechnet heute musste es geschehen. Heute, wo der Zar hierher kommt und die Vorstellung besuchen wird. Wie war das möglich? Die Kulisse fiel mir aus der Hand. Das kann jedem einmal passieren. Jedem passieren? Ein Dummkopf bist du. Muss es gerade heute passieren? Und muss sie gerade Marfa Ivanovna auf den Fuß fallen? Ja, das ist ärgerlich. Aber ich kann nichts dafür, dass Marfa Ivanovnas Fuß gerade dort stand, wo die Kulisse hinfiel. Dummkopf, Dummkopf, du! Marfa Ivanovna, geht es wirklich nicht? Ich kann nicht auftreten. Es tut mir furchtbar weh. Ich glaube, es ist das Schienbein. Marfa Ivanovna, nehmen Sie sich zusammen. Der Zar kommt heute. Es ist vielleicht auch die Kniescheibe. Ich kann einfach nicht. Ach, und wer soll die Rolle spielen? Ich möchte ja wirklich gern. Wer möchte nicht vorm Zaren spielen? Denken Sie, ich freue mich darüber, dass ich nicht auftreten kann? Wir können die Vorstellung doch nicht absagen. Der Graf prügelt uns in seiner Wut zu Tode. Und niemand kann die Rolle spielen außer Ihnen, Marfa Ivanovna. Doch, ich könnte sie spielen. Luba Anisimovna? Aber Sie haben ja schon das Potpourri zu singen. Und in der chinesischen Gärtnerin müssen Sie tanzen. Aber ich könnte die Rolle spielen. Es gefällt mir auch sehr, wie sich die Herzogin ihrem Vater zu Füßen wirft, ihn um Verzeihung bittet und mit aufgelösten Haaren stirbt. Natürlich gefällt ihr das. Ihr Haar ist so wundervoll lang und blond. Und Arkadi versteht es, sie zu frisieren, dass man sich nicht satt daran sehen kann. Das ist eine gute Idee. Luba kann mich vertreten. Kannst du denn die Rolle? Ich kann sie. Es wäre eine Rettung. Ich will den Grafen um Erlaubnis fragen. In den Pferdestall mit dem Kerl, der die Kulisse hat fallen lassen. 30 Meter Knote. Jawohl, gnädiger Herr. Und Marfa Ivanovna kann nicht spielen? Nein, gnädiger Herr. Und du meinst, Luba Anissimovna könnte die Rolle übernehmen? Ja, gnädiger Herr. Du garantierst dafür, dass Luba das Spiel nicht verderben wird? Jawohl, gnädiger Herr. Wenn es nicht klappt, wirst du es mit deinem Rücken verantworten. Ja, jawohl, gnädiger Herr. Bin einverstanden. Hier, Aquamarino-Ringe für Luba. Die Aquamarino-Ringe. Jawohl, gnädiger Herr. Die Aquamarino-Ringe. Ja, die Aquamarino-Ringe. Ich will aber kein Geschenk vom Grafen. Besonders nicht die Aquamarino-Ringe. Du dummes Kind. Meinst du, du könntest das ablehnen? Nein, Sie können das Geschenk nicht ablehnen, Luba. Das Geschenk. Als ob es das Geschenk wäre. Es ist ja das andere. Beruhige dich, Luba. Keine von uns entgeht diesem Scheusal. Als er mir die Ohrringe schickte, war ich ebenso verzweifelt wie du. Und glaubte, ich würde es nicht überstehen. Das Schlimmste ist... Sprich nicht weiter, Martha. Du siehst, wie es Luba aufregt. Nein, ich bin nicht aufgeregt. Sprich weiter, Marfa. Was ist das Schlimmste? Hat es dir Arkadi nie gesagt? Er musste Erwählten das Unschuldsantlitz der heiligen Cecilia verleihen. Dann wird sie in ein weißes Gewand gehüllt, bekommt einen Kranz auf den Kopf und eine Lilie in die Hand. Und wird in die Gemächer des Grafen gebracht. Das ist furchtbar. Aber du weinst nicht mehr, Luba. Ich werde nicht in die Gemächer des Grafen gebracht werden. So. Wie willst du das anfangen? Ich muss gar nichts anfangen. Kommt nicht heute der Zar? Gewiss. Aber was hat das damit zu tun? Muss sich der Graf nicht um seinen Gast kümmern? Hat er da Zeit für mich? Dann eben morgen. Bis morgen kann vieles geschehen. Ich setze meine Hoffnung auf den Zaren. Sagen nicht alle, ich bin begabt. Oh, ich werde so gut singen, tanzen und spielen wie noch nie. Wenn ich dem Zaren auffalle... Würde dich gleich nach Petersburg engagieren. Warum nicht? Und gleich mitnehmen. Der Graf wird nicht wagen, mich anzurühren, wenn mich der Zar ausgezeichnet hat. Noch ist der Zar nicht da. Aber alles ist seinetwegen schon in Aufregung. Eben ist sogar der Bruder des Grafen vorgefahren. Ich glaube, er war seit 4, 5 Monaten nicht mehr in der Stadt. Seit 5 Monaten, Brüderchen. Da verbauert man. Es ist mir selbst schon aufgefallen. Du hast mit Verlaub zu sagen zu viele Pickel im Gesicht. Ja, man kann mich kaum rasieren, ohne mir die Haut zu zerschinden. Und dein Barbier, Sergei Michailowitsch? Ich habe ihn entlassen. Entlassen? Einen Leibeigenen entlassen? Er hat mir eine Ablösungssumme gegeben, versteht sich. Ah. So ist also dein Geist daran schuld, dass du so verwildert aussiehst. Hören und zu, Brüderchen. Als ich in Arjol ankam, ließ ich alle Barbiere der Stadt zu mir kommen und sagte, ich zahle demjenigen 2 Goldrubel, der mir das gleiche Aussehen gibt, wie es mein Bruder hat. Aber für den, der mich schneidet, lege ich diese Pistole auf den Tisch. Wer seine Sache gut macht, kann das Geld nehmen und gehen. Wer mir aber nur ein einziges Pickelchen verletzt sehen, schieße ich auf der Stelle nieder. Gut gesprochen, Brüderchen. Ha, so muss man mit dem Gesindel umgehen. Ja. Dabei war alles nur blinder Alarm, um den Hasenfüßen Angst zu machen. Die Pistole war gar nicht geladen. Nun, was sagten Sie? Kreaturen gut genug, um Blutegel anzusetzen. Von Geschmack und Fantasie keine Spur. Wir sind nicht imstande, Ihren Wunsch zu erfüllen, sagten Sie. Denn wir sind nicht wert, eine Persönlichkeit wie Sie überhaupt anzurühren. Zudem fehlen uns auch die richtigen Instrumente. Wir haben nur einfache russische Rasiermesser, aber für Ihr Gesicht sind englische Klingen nötig. Der Einzige, der Sie rasieren kann, ist Arkadi, der Friseur des Grafen. Hä? Ich ließ sie am Kragen packen und hinauswerfen. Ich glaube, sie waren froh, so billig davon zu kommen. Natürlich sind die hiesigen Barbiere keinen Schusspulver wert. Ich wusste überhaupt nicht, dass es welche gibt. Weil ich sogar die Hunde von meinen eigenen Leuten scheren lasse. Ja. So stehen also die Sachen, Brüderchen. Ja, so stehen sie. Aber nun kommt meine große Bitte. Lass mir vor dem Abend deinen Arkadi, dass er mir ein ordentliches Aussehen gibt. Du verlangst etwas Unmögliches von mir. Ich habe geschworen, dass Arkadi zu meinen Lebzeiten niemanden anderen frisieren darf als mich. Ich kann nicht mein Wort von meinen Leibeigenen brechen. Warum nicht? Was du selbst angeordnet hast, kannst du auch ändern. Das ist eine merkwürdige Ansicht. Arkadi weiß, dass ich es so bestimmt habe und alle anderen wissen es auch. Was kann ich Ihnen noch befehlen, wenn ich selbst meine Befehle nicht mehr ernst nehme? Wenn Arkadi an jemand anderem als mir seine Kunst übt, wird er zu Tode geprügelt und unter die Soldaten gesteckt. Du kannst nur eins von beiden tun. Entweder du prügelst ihn tot oder du steckst ihn unter die Soldaten. Was aber soll ich, so wie ich bin vor dem Zaren? Das frage ich dich. Nun also, weil du mein Bruder bist, sollst du deinen Willen haben. Wie willst du es machen? Ich werde ihn nur halbtot prügeln lassen und ihn dann unter die Soldaten stecken. Oh, das ist eine gute Idee, Brüderchen. So kommt alles in Ordnung. Es ist alles, was ich tun kann. Und ich dachte schon, dein eigener Bruder sei dir weniger wert als ein Leibeigener. Serge, wie konntest du so denken? Du, Nikolai, du brauchst deinen Schwur nicht zu widerrufen. Schicke Arkadi zu mir und sag ihm, er soll meinen Pudel scheren. Gut. Was er dann bei mir tut, ist meine Sache. Ich schicke ihn zu dir, dass er deinen Pudel schert. Ja. Hast du das verstanden, Arkadi? Zum Bruder des gnädigen Herrn gehen und seinen Pudel scheren. Aber beeil dich. Musst noch die Schauspieler herrichten. Ist ein großer Abend heute. Luba allein hat in drei Rollen zu tun. Genauer gesagt, in vier. In vier Rollen? Sie singt das Potpourri, tanzt in der chinesischen Gärtnerin und spielt die Herzogin von Beaublanc. Das sind drei Rollen, gnädiger Herr. Und nach der Vorstellung schmückst du sie mir als heilige Cecilia. Das ist die vierte. Was hast du denn? Verzeihung, ich stolperte über den Teppich. Pass nur auf, dass du nicht stolperst, Arkadi. Pass ja auf, dass du nicht stolperst, Arkadi. Mein Pudel. Ja, Bruder, der gnädige Herr Graf, sagte ich mir... Ich habe keinen Pudel, Arkadi. Alkaschka. Alkaschitschka. Hör zu. Siehst du die 10 Goldstücke? Und die Pistole? Gewiss, gnädiger Herr. Rasiere und frisiere mich. So, dass mein Gesicht einen kühnen militärischen Ausdruck bekommt. Dafür kannst du die 10 Goldstücke einstecken. Sehr wohl, gnädiger Herr. Wie? Und die Pistole interessiert dich gar nicht? Hat sie etwas mit mir zu tun? Wenn du mich schneidest, schieße ich dich damit nieder. Wollen der gnädige Herr sich setzen? Ja. Das ist wegen des Zaren, verstehst du? Ihr habt es gut, ihr Zivilisten. Euch schaut man nicht so genau an. Bei euch genügt es völlig, wenn ihr friedfertig aussieht. Aber wir... Vor den Vorgesetzten sollen wir gehorsam und bescheiden aussehen, vor den übrigen aber mutig und verwegen. Und das ist alles mit einem Gesicht. Der Schaum riecht gut. Welche Seife verwendest du? Französische, gnädige Herr. Parfait, Deibel. Haben Sie nicht den König guillotiniert, die Franzosen? Und sagt doch nicht dieser Napoleon wohl einen Krieg mit uns? Warum antwortest du nicht, Arkadi? Ich bin Leibeigen, gnädiger Herr, ich verstehe nichts davon. Wozu auch, es wird nur dahin, dass man die Könige köpft. Ja, was für eine Welt. Zucht und Ordnung nehmen immer mehr ab, kein Gehorsam, keine Demut. Hast du mich geschnitten, Arkadi? Nein, gnädiger Herr. Und die Haare, Arkadi, die Haare, vorschrittsmäßig nach vorn. Es gibt Gesichter, die passen nicht zu der Frisur, sehen aus wie eine Balalaika ohne Seiten. Ich möchte nicht wie eine Balalaika aussehen. Keine Sorge, gnädiger Herr, Sie werden aussehen wie... Wie? Wie das Gegenteil von sich selbst. Wie meinst du das, Arkadi? Wollen der gnädige Herr jetzt den Kopf heben? Das Gegenteil von mir selbst? Wollen der gnädige Herr jetzt in den Spiegel schauen? Ach, ein ganz neues Gesicht. Arkadi, du Lump! Ich glaube, du meinst etwas Lumpiges, aber... Ich weiß nicht genau, was. Fertig, gnädiger. Fertig? Arkadi, du bist ein Tausendsasser, ein Zauberer, ein Künstler. Das habe ich noch nie ausgesehen, wenn ich nur wüsste, ob dies mein richtiges Gesicht ist oder das andere. Es ist mir gleich, was du gemeint hast, Arkadi. Nimm die 10 Goldrubel. Danke, gnädiger Herr. Darf ich jetzt gehen? Du kannst gehen. Komm doch mal her. Komm mal her. Woher hast du den Mut genommen? Wieso hast du meine Pistole nicht gefürchtet? Das weiß nur ich und mein Herz. Bist du vielleicht kugelfest? Die Pistole ist das Wenigste. Ich habe gar nicht daran gedacht. Meinst du, ich hätte dich nicht erschossen, wenn du mich geschnitten hättest? Oder bist du von einer Hexe besprochen? Ich habe keinen Zauber an mir. Aber Gott hat mir Vernunft verliehen. Was willst du damit sagen? Ehe sie die Pistole erhoben hätten... hätte ich Ihnen mit dem Rasiermesser die Kehle durchschnitten. Leben Sie wohl, gnädiger Herr. Wie sieht der Zar aus, Arkadi? Ich habe ihn nicht gesehen, während ich sang. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Der Graf und sein Bruder sitzen allein in der Loge. Aber er ist doch da, nicht wahr? Man müsste eine Brust voller Orden sehen. Vielleicht ist er inkognito da und wünscht nicht erkannt zu werden. Ich habe Angst. Arkadi! Was schwatzt ihr da? Hat der Graf nicht jede Unterhaltung in der Garderobe verboten? Wenn der Graf sagt, dass der Zar kommt, dann kommt er. Und wenn der Zar nicht kommt, habe ich mich dafür frisieren lassen, dafür 10 Goldstücke hingelegt. Das schadet nichts, wenn du mal wie ein Mensch aussiehst. Was habe ich davon, wenn der Zar nicht kommt? Nicht so laut. Sie sollen alle denken, er käme noch. Siehst du den Bürgermeister in der ersten Reihe, wie er vor Angst schwitzt? Ja. Und den Polizeihauptmann neben ihm, der sich immerzu nach der Tür umdreht, als wollte er wie ein Hase davonlaufen. Mir scheint, das Parkett ist interessanter als die Bühne. Warte nur, gleich kommt ein Ballett, die chinesische Gärtnerin. Brüderchen, solche Mädchen siehst du nicht auf deinem übelriechenden Bauernhof. Gott sei Dank habe ich auch keinen Barbier, vor dem ich immer Angst haben müsste, wenn er mich rasiert. Hab keine Sorge, Serge, er entgeht seiner Strafe nicht. Heute soll er noch die Schauspieler schminken und... Und? Und mir die heilige Cecilia herrichten. Dann, wir werden sehen. Eigentlich schade um einen solchen Künstler und um dich. Um mich? Ich weiß nicht, Brüderchen, ob du nicht bald so aussiehst wie ich, wenn er fort ist. Es gibt andere auch. Und was er sich herausnimmt, geht zu weit. Ich will nicht vor dem Rasiermesser meines Leibeigenen zittern. Schau jetzt hinunter, das Ballett fängt an. Beifall, Luba, mein Täubchen, Beifall für dich. Ja, Warum weinst du? Der Zar. Wo ist der Zar? Brauchst du einen Zaren zum Zuschauer? Es muss ein fremdes Gesicht sein, aber ich kannte sie alle. Ja, ich brauche einen Zaren, um mich ihm zu Füßen zu werfen. Er kommt vielleicht noch. Hätte man nicht mit dem Beginn der Vorstellung gewartet, ich bitte dich, wenn der Zar kommt. Man fürchtet vielleicht einen Anschlag. Er soll vielleicht nicht gesehen werden. Vielleicht schaut er durch ein Loch in der Tapete. Du tröstest mich. Aber es ist aus Verzweiflung, dass ich dir Glauben schenke. Entweder er ist da oder er kommt nicht. Sagt euch etwas anderes? Arkadi! Akashka, wo ist der Zar? Kein Zar gekommen. Keine Unterhaltung, bitte. Ich müsste es dem Grafen melden. Akadi, frisiere Luba als Herzogin. Weine nicht, Luba. Hab keine Angst, ich entführe dich. Was murmelst du, Akadi? Nimm dich in Acht. Ich zanke mich mit einer widerspenstigen Locke. Gar nichts weiter. Luba, auf die Bühne. Es ist Zeit. Ja. Brüderchen, die... Die mit den gelben Sonnenschirmen. Die Tänzerin? Ja. Gefällt sie dir? Es ist Luba Onesimov. Ich möchte dich bitten, Brüderchen. Serge Michailov. Ich habe dir heute schon meinen Toupet-Künstler abgetreten. Zweierlei an einem Tage wäre zu viel. Brüderchen. Außerdem brauche ich sie heute. Als heilige Cecilia. Was? Ein andermal gern. Du machst von all deinen Leuten ein Aufhebens, als hätten sie eine goldene Haut. Diese Luba, sie tritt also als heilige Cecilia auf? Für dich doch nicht, Brüderchen. Für dich als Herzogin von Bourblanc. Das ist zu viel, Luba. Nach jedem Auftritt weinen. Was soll das Gewinsel? Du hast einen ganz großen Erfolg gehabt. Weint man da? Kein Zar. Nur dem Herzog von Beaublanc konnte ich mich zu Füßen werfen, einem Komödianten. Hast du das bemerkt, Nastasia? Das waren echte Tränen, die ich geweint habe. Der ganze Zuschauerraum hat mitgeweint. Selbst die beiden gnädigen Herren mussten sich schneuzen. Oh, könnte ich Rührung oder Mitleid erregen bei diesem Scheusal. Der Graf, glaube ich, ist hingerissen. Meinst du? Eine so schöne heilige Cecilia hat er gewiss noch nie gesehen. Arkadi! Arkadi, was soll das? Ist mir nicht befohlen, Luba Anissimovna als heilige Cecilia zu frisieren? Ist das ein Grund, so hereinzustürzen und so viel zu schauen? Ist auch das verboten? Nicht ausdrücklich. Aber es gehört wohl dazu, dass man ein sanftes und diensteifriges Gesicht macht. Wie, Luba? Dass sie weint, passt gut zur Unschuld. Höre, Nastasia, achte lieber auf das, was dir zu beachten befohlen ist. Und wenn ich mich mit Luba nicht unterhalte, dann schweig still. Willst du nicht endlich anfangen, Akadi? Der Graf wartet. Und 6 Männer warten hier vor der Tür. Auf wen warten sie wohl? Oh, still, Luba! Das grenzt an Unterhaltung. Ist das Gewand der heiligen Cecilia, weiß, ohne Ärmelschleifen auf den Schultern? Ist sehr luftig, Luba wird sich erkälten. Das ist nicht deine Sache, Arkadi. Fang an. Es ist freilich meine Sache, denn es ist bitterkalt draußen. Dein Pelz, Luba. Was sagst du? Und jetzt zu dir, Nastasia. Still, keinen Schrei. Keine Angst, es geschieht dir nichts. Ein Tuch vor den Mund und die Hände gefesselt. Warum, Arkadi? Nastasia kann mit Recht sagen, sie sei überrumpelt worden und hätte nicht mehr schreien können. So, und jetzt den Tisch an die Tür. Bist du fertig, Luba? Wofür? Öffne das Fenster, spring hinaus. Es ist nicht hoch und unten liegt Schnee. Und du? Ich komme nach, spring! Was gibt's? Aufmachen! Macht euch selber auf, was ihr wollt, ihr Schurken! Fahr zu, man verfolgt uns! Ich fahre, was die Pferde hergeben! Oh, Arkadi, wo bin ich? Festhalten, Luba! Dieser Schlitten ist wie ein Boot im Sturm. Hoch dich, meine Grüne! Sieh, Brauner! Ich glaube, ich bin in Ohnmacht gelegen. Ohne Bewusstsein lagst du im Schnee und am Fenster. Ich habe dich in den Schlitten getragen. Und wer ist das? Wir dürfen ihn nicht kennen und er darf uns nicht kennen. Er hat sich um 3 Goldstücke bewegen lassen, uns zu helfen. Alkaschka, Liebste, was nun? Ich hoffe, wir können in die Türkei entkommen. Weißt du nicht, dass schon viele nach Ruschuk entflohen sind? Frei! Frei! Oh, Alkaschka! man verfolgt uns! Unter dem Pelz habe ich immer noch das Gewand der heiligen Cecilia! Erinnere mich nicht daran! Ich lache darüber! Frei! An Kaschke! Noch nicht frei! Feucht! Was ist das? Schüsse! Man verfolgt uns, ich sagte es dir! Aber weit, weit weg! Nicht wahr? Noch weit! Aber man muss mit allem rechnen! Lubuschka, mein Täubchen! Was ist, mein Liebster? Lubuschka, wirst du mit mir sterben, wenn sie uns holen? Zieht! Zieht, Pferde! Gott im Himmel wird euch lohnen mit goldenem Hafer! Und er wird mir verzeihen, wenn ich euch peitsche! Ja, Arkadi, ich will mit dir sterben! Aber noch lieber will ich mit dir leben! Was denn denn? Es geht hinunter zum Fluss! Zum Fluss! Er ist doch zugefroren, Dummchen! Jetzt! Jetzt setzen wir aufs Eis auf! Feucht schnell! Arkadi! Arkadi, sind wir jetzt gerettet? Drüben! Ein Licht! Das ist Sofia Arlitschka! Jetzt muss ich an meine eigene Rettung denken. Euer Leben steht in Gottes Hand. Dort wohnt ein Pope, der ohne Furcht ist und uns trauen wird. Er hat schon manchen über die Grenze geholfen. Jetzt spring ab! Ich habe keine Zeit zu halten. Morgen Abend! Morgen Abend, Fuhrmann! Bist du da, Arkadi? Bin da, Liebste. Schnell jetzt. Dorthin, wo das Licht schimmert. Das ist das Haus. Wer ist da? Rettet uns! Versteckt uns! Bis morgen Abend. Einen Platz, wir bitten euch an eurem Ofen, dass wir wieder warm werden. Wer seid ihr? Wir sind keine Diebe. Wir sind vor der Grausamkeit des Grafen Kamienski geflohen. Wir wollen nach Rustschuk in der Türkei. Wir geben dir einen goldenen Rubel, wenn du uns über Nacht behältst. Und 3 Rubel, wenn du uns traust. Trau uns, wenn du kannst. Sonst lassen wir uns in Rustschuk trauen. Wozu das Geld nach Rustschuk schleppen? Gebt mir für alles zusammen 5 Goldstücke und ich traue euch hier. Hier, 5 Goldstücke. Und deiner Frau, Pope. Schenke ich diese Aquamarinorie. Weib, mach den Ofen frei, es sind Gäste da. Na rein, die lieben Gäste, immer herein. Da, schau, etwas für dich, Weib. Oh, so kostbar, untertänigsten Dank, meine lieben Kinder. Ach, Kadi, die beiden gefallen mir nicht. Setzt euch, liebe Kinder. Ja, ich will alles gerne tun. Ich habe schon ganz andere Paare getraut, wo die Sache noch viel verwickelter war. Mit mir kann man reden. Aber wisst ihr, was mir an euch nicht gefällt? Was? Dass ihr Leute des Grafen seid. Wenn ich auch Geistlicher bin, so habe ich doch Angst vor seiner Grausamkeit. Wisst ihr nicht, dass er einmal sogar die Geistlichen von der Borissogelska-Kirche mit Hunden hetzen ließ, als sie an Ostern mit dem Kreuz zu ihm kamen? Ich habe davon gehört. Lasst euch das von dem alten Kaufmann Iwan Iwanowitsch Androsow erzählen. Der Graf ließ ihn rufen und fragte, hast du Mitleid mit den Geistlichen? Nicht im Mindesten, antwortete Androsow. Es geschieht ihnen ganz recht. Weshalb müssen sie sich hier herumtreiben? Das war nicht das, was Androsow meinte. Aber er hatte Angst vor dem Grafen. Verzeih, Pope. Mir ist nicht danach, dass ich jetzt Geschichten anhören kann. Ja, also ich will euch euren Wunsch erfüllen. Komme, was kommen mag. Gebt mir noch einen Dukaten dazu, dann verstecke ich euch. Noch einen Dukaten? Einen Dukaten hier. Alter, was stehst du immer noch herum und gabst? Gib der Dame einen Rock von deinen Rücken und irgendeinen Umhang. Sie ist ja fast nackt, sodass man sich schämen muss, sie aber anzuschauen. Gewiss, gewiss. Dann bringe ich euch in die Kirche und verstecke euch in der Truhe mit den Messgewändern. Hier, mein Täubchen. Zieh dich hinter dem Vorhang um. Gott sei uns gnädig. Zu der Truhe mit den Messgewändern kommen wir jetzt nicht mehr. Und du, mein Täubchen, behalte dein weißes Unschuldsgewand an. Aufmachen, Pope! Und schlag dir die Tür ein! Schnell, kriech unter das Federbett, mein Söhnchen. Und du, meine Tochter, hierher! Was ist das? Das Gehäuse der Standuhr. Sei ohne Furcht, Akaschka. Bitte. So, meine Tochter, so. Vielleicht geht alles gut. Jetzt, nein. Ich schließe die Standuhr ab. Ja, ich komme. Der Schlitten ist da, Akaschka. Der Fuhrmann kommt uns holen. Steig ein. Lauf zu, mein Dreigespann. Zieht die Troika geradewegs in den Himmel. Goldener Hafer erwartet euch. Halt mich fest, Arkadi. Halt mich fest. Hinter uns der Schlitten des Grafen. Lächerlich, wie er sich anstrengt. Er holt uns nicht mehr ein. Immer kleiner wird er, siehst du? Er schrumpft ein. Die Pferde sind nicht größer als Mäuse. Der Habicht wird sie fressen. Der Fluss vor uns, meine Lieben, ist die Donau. So nah. Wir fahren geradewegs hinüber. Und drüben ist die Türkei. Die Türkei, die Türkei. Die Türkei, die Türkei. Die Türkei, die Türkei. Rustschuk, Türkei. Wir sind angekommen. Wie schön, dass hier nicht Winter ist. Was mache ich mit dem Schlitten? Ich tausche ihn gegen eine offene Kutsche ein. Wäre euch eine offene Kutsche recht? Eine offene Kutsche? Wie glücklich mich alles macht. Die Orangenhaine. Die Dattelpalmen. Hier ist das Haus, hohe Herrschaften. Welches Haus? Welches Haus, Arkadi? Das Haus, wo wir wohnen werden, natürlich. Natürlich. Das Haus, wo wir glücklich sind. Glücklich. Es hat 7 Zimmer und eine Treppe. Jetzt die Treppe hinauf. Halt dich am Gelände. Es ist sehr hoch. Ja, sehr hoch. Hier. Jetzt. Ich kenne mich bei den vielen Türen nicht aus. Geradeaus, Luba. Ich dachte, es würde heller, je höher man kommt. Aber es ist sehr düster, Akashka. Und eng. Ich verstehe es auch nicht. Aber der Kutscher hat uns hierher gefahren. Wo ist er? Jetzt ist er fort. Die Gardine vor dem Fenster nimmt das Licht weg. Obwohl sie durchbrochen ist. Oh, Akadi. Wie unbemerkt ist alles vorbeigegangen. Was ist vorbeigegangen? Unser Glück, unser Leben. Wir kamen die Treppe herauf, Arkadi. Das war es. Woher weißt du das? Weil ich gleich durch die durchbrochene Gardine schauen werde. Bemerkst du nicht, dass es die Gardine ist, durch die man in die Stube des Popen schaut, wenn man in der Standuhr steht? Glaub mir, Arkadi. Es war die Treppe. Nicht die Zimmer? Nicht die Zimmer. Und schon gar nicht dieses. Was ist es, Luma? Was siehst du durch die Gardine? Den Haushofmeister des Grafen. Im Wolfspelz mit hoher Mütze. 7 von des Grafen Jägern mit Schleudern und Hetzpeitschen. Der Pope kniet vor ihnen. Arkadi, wo bist du? Wo ist Arkadi? Oh, meine Sterne, meine Erleuchtung. Ich bin unschuldig. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen vor seiner Durchlaucht den Grafen. Nicht das Geringste. Arkadi und seine Bullen. Sobald die Uhr eben geschlagen hat, ich bin ein armer Pope, seht euch um, ich habe nichts, ein Bett und die Uhr, das ist alles. Die Uhr ist ein Erbstück. Nicht, dass ihr etwa glaubt, dass ich sie gestohlen hätte. Geerbt, eine so große Uhr könnte ich mir nie kaufen, eine Riesenuhr, es könnte bequem ein Mensch darin stehen. Gib einmal den Schlüssel von der Uhr hin, Pope. Meine Sterne, meine Erleuchteten um Vergebung, peinigt mich nicht wegen des Schlüssels. Ich habe vergessen, wohin ich ihn getan habe. Ich habe es ganz vergessen. Ist es dir lieber, wenn wir die Uhr auseinanderhauen? Nein, nur das nicht. Es ist ein Erbstück, stammt von meinem Großvater mütterlicherseits. Der war stolz auf die Uhr. Niemals durften wir hineinschauen, obwohl wir doch sehr neugierig gewesen wären, woher der Ton kam. Dong, dong. Nein, er trug den Schlüssel immer in der rechten Rocktasche. Er trug ihn immer bei sich, den Schlüssel, damit wir ja die Uhr nicht aufsperren konnten. Nein, tut mir das nicht an, dass ihr mir die Uhr auseinanderhaut. Komm doch einmal her, Pope. Lass mich mal in deine Rocktasche fassen. Selbstversichert, dass kein Geld rein ist. Ich bin ein armer Mann. Hast du eine Uhr und einen Schlüssel dazu? Nein, sowas? Nur der Schlüssel in meiner Rocktasche kam. Ja, es gibt merkwürdige Zufälle auf der Welt. Zum Beispiel, dass die heilige Cecilia nun gerade in deiner Uhr steht. Ist sie nicht die Heilige der Musik? Nun weißt du, woher das Dong Dong kommt, Pope. Vorausspaziert, Tantchen. Dann wird dein Falke schon von selbst erscheinen. Ja, da bin ich. Ihr habt das Spiel gewonnen, also führt mich in die Folterkammer. Aber Luba Onisimovna ist ganz unschuldig. Ich habe sie mit Gewalt habe ich sie gegen ihren Willen entführt. Findet ihn. Es soll mir geschehen, was ihm geschieht. Schläge, Folter, ich will alle Qualen erdulden, die er erdulden muss. Nicht doch, mein Teufchen, wie könnte man die Unschuld foltern? Der gnädige Herr Graf wird sicher sehr liebevoll mit dir umgehen. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Meine Hände sind gebunden, Pope. Aber ich habe noch den Speichel, um dir meine Verachtung auszudrücken. Habt ihr das gesehen? Wie er meine Priesterwürde und meine Treue beschimpft. Er hat mir ins Gesicht gespuckt. Meldet das bitte dem durchlauchtigsten Grafen. Mach dir keine Sorgen, Pope. Dir geschieht nichts. Arkadi wird die ganze Rechnung zahlen. Auf in die Schlitten. Arkadi in den ersten, Luba und Isimov in den dritten. Hörst du es draußen, Mann? Was? Die Schlitten. Wer fährt noch um Mitternacht? Und weiß man, ob es wirklich Schlitten sind? Was denn sonst? Kreuzige dich. Herr, bewahr uns. Hey, Wassilij Antonowitsch, steck den Kopf aus dem Stroh. Wozu? Sollen die Läuse erfrieren? Da gibt es Leute, die fahren in der Nacht mit dem Schlitten umher. Nichts als Vergnügen haben die im Sinn. Und Champagner im Bauch. Mir ist einfacher Wodka lieber. Meine Kehle hat etwas Gewöhnliches. Und du hast überhaupt etwas Gewöhnliches. Hör, Wassilij Antonowitsch, das ist wie das wilde Heer. Zieh den Kopf ein! Und springt gegen die Hexe ins Genick! Wo habt ihr sie gefunden? In der Uhr stand sie, gnädiger. Und Arkadi? Er lag unter dem Strohbett des Popes. Und vorher? Vorher waren wir nicht da. Wer war da? Der Pope und seine Frau. Seid ihr sicher, dass sie da waren? Gnädiger Herr, sie wohnen in dem Haus. Und vorher? Vorher waren sie in dem Schlitten. Es kann kaum Zeit vergangen. Und vorher waren sie in der Garderobe? Und da war Nastassja. Luba Anisimovna, wie lange warst du mit der Kavi allein? Auch nicht einen einzigen Augenblick, gnädiger Herr. Gut, ich will noch einmal Gnade vor Rechter gehen lassen und so tun, als wäre nichts geschehen. So wird Arkadi nicht gestraft werden. Arkadi? Das steht auf einem anderen Blatt. Aber dich will ich gnädig wieder aufnehmen. Komm. Gut, dass du noch das Gewand der heiligen Cecilia anhast. Ich weiß, dass du wach liegst, Nastassja. Wunderst du dich? Drei Uhr. Ich habe Luba noch nicht zurückkommen hören. Ist es eine Art, einem ein Tuch in den Rachen zu stopfen? Mir ist jetzt noch die Zunge trocken. Daran denkst du. Denkst du nicht an dein Bein, Marfa? Wenn ich an mein Bein denke, so höchstens deswegen, weil jemand 25 Knotenhiebe bekam. Tut's dir nicht weh? Jeder Hieb. Das Bein meine ich. Ach. Dir ist die Zunge trocken. Aber vom Erdgeschoss herauf hörst du das Stöhnen des Gefolterten. Ja, man kommt nicht zum Schlaf. Dann das Verhör. Die Schlitten fahren ab, das Peitschenknallen, die Raserei des gnädigen Herrn. Die Schlitten kommen wieder Peitschenknallen. Immer zu Geschrei wie in der Vorhölle. Soll man da schlafen? Vielleicht ist Arkadi auch die Zunge trocken. Und das Bein tut ihm weh. Was meinst du, Nastassja? Ja, das glaube ich wohl. Und Luba? Die hat's gut. Liegt im Federbett des gnädigen Herrn wie eine Gräfin. Schäm dich, Nastasia. Erlaube, ist es nicht eine Ehre? Still. Die Tür nebenan geht. Luba, die zurückkommt. Ich gehe hinüber. Und du bleibst. Meinst du, sie hätte jetzt das Verlangen, uns zu sehen? Aber ich habe das Verlangen, sie zu sehen. Mit unserer Liebe, Nastasia, gehen wir weniger verschwenderisch um als mit unserer Neugier. Soll das wieder ein Vorwurf sein? Kein Vorwurf. Bloß ein Seufzer. Was war das? Ein Stuhl ist umgefallen, glaube ich. Luba wird im Dunkeln dran gestoßen sein. Ja, wahrscheinlich. Still. Man hört gar nichts. Nein, gar nichts. Ich schau hinüber. Du bleibst, Nastasia. Hast du mir zu befehlen? Sei nicht herzlos, Nastasia. Neugier ist herzlos. Und du? Ist dein Mitleid nicht noch herzloser? Vielleicht möchte sie mit jemandem sprechen. Bleib, ich bitte dich. Ich gehe. Luba hat sich erhängt. Luba hat sich erhängt. Erhängt. Und ihr habt sie abgeschnitten. Freilich, gnädiger Herr. Und? Eine Feder haben wir auf ihren Mund gelegt, die flog fort. Auch ihr Herz schlägt, aber sehr schwach. Eine tiefe Ohnmacht, Herr. Sie ist noch nicht wieder zu sich gekommen. Was sollen wir tun? Sie lebt, also braucht man doch gar nichts zu tun. Und sollen wir sie in ihrem Zimmer lassen? Wenn sie versucht, sich das Leben zu nehmen, so ist das ein Zeichen, dass sie irrsinnig ist. Bringt sie doch in den Stall. Drosseda soll sich um sie kümmern. In den Stall zu Drosseda. Sehr wohl, gnädiger Herr. Wie komme ich hierher? Lasst mich schlafen. Lasst mich weiter schlafen. Da ist sie ja aufgewacht, unser armes Kind. Nun komm, du musst trinken, musst essen, wieder zu dir kommen. Kennst du mich? Ich bin Drosseda. Drosseda. Ich arbeite im Stall. Wenn jemand krank ist, wird er zu mir geschickt. Also bin ich noch immer beim Grafen. Wo dachtest du denn, dass du wärst? Ich dachte, ich würde im Himmel erwachen. Nein, du bist noch immer in der Hölle. Aber hier im Stall ist es nicht am schlechtesten. Sei froh, dass man dich hier verbannt hat. Verbannt? Ich bin also verbannt. Und Arkadi... Hab keine Sorge um ihn. Ist er... Er lebt. Ist von aller Tyrannei befreit. Wie meinst du das? Nach der Exekution hat ihn der Graf zu sich rufen lassen. Arkadi, hast du alles durchgemacht, was ich für dich festgesetzt hatte? Ja, gnädiger Herr. Wippe, Spannbock, Daumen und Schrauben? Ja, gnädiger Herr. Gut. Ich hoffe, es war dir eine Lehre. Ja, gnädiger. Damit soll alles abgetan und vergessen sein. Ich danke Ihnen, gnädiger Herr. Ja, ich will dir wirklich ein gnädiger Herr sein. Ich habe immer viel auf dich gehalten und habe dir meine besondere Gunst zugewandt. Ja, gnädiger Herr. Ich stecke dich unter die Soldaten. Ich danke Ihnen, gnädiger Herr. Du hast dich vor meinem Bruder, dem Grafen und Offizier, trotz seiner Pistolen nicht gefürchtet. Deshalb will ich dir den Weg der Ehre eröffnen. Du sollst nicht niedriger gestellt sein, als du dich gestellt hast. Ich danke Ihnen, gnädiger Herr. Ich werde einen Brief schreiben, dass man dich sofort ins Feld schickt. Du wirst in deinem Regiment nicht als einfacher Soldat, sondern als Sergeant dienen und kannst dabei deine Tapferkeit beweisen. Ich danke Ihnen, gnädiger Herr. Damit gebe ich dich frei, Arkadi. Von jetzt ab stehst du nicht mehr unter meinem Befehl, sondern unter dem Befehl des Zaren. Ja, gnädiger Herr. Ich danke Ihnen. Er ist also frei. Er ist frei, mein Arkadi. Ja, er ist frei. Ich glaubte, sie hätten ihn zu Tode gemartert. Ach, Drosseton. Armes. Du wirst hier bei mir bleiben. Wirst dich hier wohlfühlen. Wirst alles vergessen. Ich kann nichts vergessen, Drosseton. Oh, no, das legt sich. Drosseton. Was denn, Kindchen? Meine Haare. Und gräm dich nicht darum, dass sie weiß geworden sind. Nein. Ich gräme mich nicht darum. Jetzt, wo du weißt, dass dein Arkadi in Sicherheit ist. Ist er in Sicherheit, wenn er im Krieg ist? Aber es gibt ihn doch. Wie gut du es hast. Ich habe auch ein anderes Leben kennengelernt. Aber lasst mich nicht daran denken. Was hast du da, Drosseton? Was ist das für ein Fläschchen? Es ist Gift darin. Gift? Mhm. Davon musst du dich in Acht nehmen. Es ist das Gift, das dich alles vergessen lässt. Gib mir von dem Gift, das mich alles vergessen lässt. Nein, trink nicht davon, es ist Branntwein. Ich habe mich einmal hinreißen lassen, davon getrunken. Gute Leute gaben es mir. Seitdem kann ich nicht mehr anders. Du aber lass es, solange du kannst. Denke nicht schlecht von mir. Ich muss davon trinken, weil mir das Herz brennt. Wie lange ist das eigentlich schon her? 1. Oktober, 2. Oktober, 3. Oktober. Noch 2 Monate, dann sind es 3 Jahre. Hey, Arkadi Iljitsch! Die Kameraden warten! Ja, ja. Heute vor 3 Jahren gab man die Ligusterlaube. Luba trug eine Krinoline. Und ihr Haar war offen. Morgen vor 5 Jahren entdeckte ich, dass ich in Luba verliebt war. Man müsste es doch ausrechnen können, wann ich sie wiedersehe. 4. Oktober. 3. 18. 7. Hey, Arkadi Iljitsch, was treibst du? Wo bleibst du denn? Ja, ich komme sofort. Da, schon wieder Zahlen auf dem Papier. Immer Zahlen. Meinst du, ich wüsste nicht, was sie bedeuten? Was bedeuten sie denn? Du bist ein Streber, Arkadi Iljitsch. Denkst an nichts als an Ballistik, Mathematik, Artillerie, Kriegsschule. Willst immer mehr werden. Und am Ende General, wie? Du hast es erraten. Aber für heute musst du aufhören. Schluss. Heute bist du zum Oberleutnant befördert worden. Aber eines, Arkadi, im Vertrauen. Wenn du schon kein Mädchen anschaust, trink doch wenigstens heute tüchtig und sei vergnügt. Wer weiß, was morgen ist? Wir wissen sogar, was morgen ist. Die Schlacht. Na also bitte, lass heute die verdammte Ballistik und die ganze Mathematik mit Euklid und Pascal und Kasurovin. Und zähl auch nicht die Gläser, die du trinkst. Ich will mir Mühe geben. Ja. Siehst du, Luba Onisimovna, vor 3 Jahren weintest du um Arkadi Iljitsch. Jetzt weinst du um ein Kälbchen, das aus dem Stall geführt wird, für die gräfliche Tafel geschlachtet werden soll. Allmählich werden die Dinge geringer, um die du weinst. Aber ich... Du weinst doch nie, Tante Drosseton. Weil ich trinke, Kind. Das löscht das Feuer, wenn das Herz brennt. Aber der Anlass ist immer der gleiche. Mein verlorenes Leben. Ist meins nicht auch verloren? Besonders wenn ich nachts aufwache, da weiß ich, wie verloren alles ist. Ich wache oft nachts auf. Hast du nie bemerkt, wie ich dann nach dem Fläschchen suche? Ich schlafe so fest hier auf dem Lager von Haferstroh. Ja, alles wird besser für dich. Der Schlaf, der Schmerz. Keinen Branntwein trinkst du. Wie glücklich ich bin, dass man mich nicht mehr ins Theater zurückgeholt hat. Und wie glücklich bin ich, dass ich nicht mehr leicht und frei gehen kann, dass mein Gang schleppend geworden ist, meine Zehenspitzen zu kraftlos, um noch tanzen zu können. Hätte ich solche Mängel jemals früher ertragen? Ach, trinke jetzt nicht, Tante Drosselte, du hast gar keinen Grund. Dummchen. Dass man lebt, ist doch schon ein Grund zur Verzweiflung. Was war das für ein Geräusch? Ich habe nichts gehört. Das war, als ob ein Stein durchs Fenster geflogen wäre. Und vielleicht die Jungs draußen, die treiben solchen Unsinn. Sieht man jemanden? Nun, ich sehe niemanden draußen. Ich sehe aber auch keinen Stein. Vielleicht war es keiner. Ja, aber da liegt er ja. Drosselte, da ist ein Papier drum gewickelt. Wenn ein Papier rumgewickelt ist, dann steht auch was auf dem Papier geschrieben. Das mag wohl sein, aber für wen? Und wenn wir es lesen, werden wir schon merken, für wen. Man darf doch nichts lesen, was nicht für einen bestimmt ist. Und woher weißt du, dass es nicht für dich bestimmt ist? Für mich? Gib her. Meine getreue Luba. Hm? Was sagst du? Du machst einen Scherz. Das steht gar nicht auf dem Papier drauf. Dann lass mich weiter scherzen. Ich war im Kriege, habe dem Zaren treu gedient. Mehr als einmal habe ich für ihn mein Blut vergossen. Dafür hat man mich zum Offizier gemacht und mir den Adel verliehen. Ich bin jetzt als freier Mann hier in Oriol, um meine Wunden auszuheilen. Ich bin in der Puschkaska-Vorstadt im Gasthof zur Post abgestiegen. Morgen lege ich alle meine Orden an und lasse mich beim Grafen melden. Ich bringe ihm all das Geld, das man mir für meinen Urlaub gegeben hat. Es sind 500 Rubel. Und damit kaufe ich dich frei. Ich hoffe, dass wir dann endlich vor dem Altar zusammengehen. Spotte mich nicht. Rosita. Da, nimm selbst den Zettel. Dass wir dann endlich vor dem Altar zusammengegeben werden können. Das steht wirklich drauf. Und noch mehr? Sei versichert, dass ich dir die Schmach, die du auf dich nehmen musstest, nicht als Sünde oder Schwachheit anrechne. Wie dürfte ich so hochmütig sein? Ich sehe sie als eine Marter an und stelle das Urteil darüber Gott allein anheim. Für dich habe ich nichts anderes als Hochachtung und immer nur Liebe. Deine Arkadi. Ich. Na? Er ist da. Wirklich. Er ist da. Oh mein Gott. Man muss den Brief verbrennen. Verbrennen? Warum? Niemand darf ihn finden. Wenn der Graf Verführer des Arkadi mit mir in Verbindung steht, mein Gott, was geschieht denn, wenn er zum Grafen geht? Was soll geschehen? Er wird ihn wieder einsperren, er wird ihn foltern, er wird ihn schlagen lassen. Luba, er ist ein Offizier und trägt Orden. Er ist nicht mehr der Leibeigene des Grafen. Längst nicht mehr. Luba, morgen bist du frei. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Frei. Ich bin jetzt so gewöhnt an alles. An dich, an den Stall, an das Gelbchen. An den Tag, wie er so dahin geht. Du gewöhnst dich auch an das andere. Haben der Herr Offizier Verwandte in Oriol? Nein. Aber sicherlich Freunde. Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht eine Braut? Eine? An jedem Finger eine. Natürlich. Ein so hübscher Mensch. Dummkopf. Wie belieben? Offenbar kennst du mich nicht, Wert. Nein. Bin allerdings noch nicht sehr lange hier. So. Wo ist das Zimmer? Da. Die Treppe hinauf. Hier, Herr Offizier, das ist das Zimmer. Dunkel ist es. Ja, das Fenster ist etwas klein. Aber wenn man bedenkt, dass es nachts auch draußen dunkel ist, reicht es vielleicht aus. Und diese zweite Tür hier? Führt in eine Kammer. Und wer ist in der Kammer? Niemand ist in der Kammer. Nichts ist in der Kammer. Und wo führt die Kammer weiterhin? Nirgends hin, Herr Offizier. Sie hat keinen Ausgang und keinen Eingang als diese Tür. Bringe mir die Schlüssel für die beiden Türen und mein Gepäck. Jawohl, Herr Offizier. Mir gefällt weder sein Gesicht noch das Zimmer. Aber ist ja alles gleich. Eine Nacht noch. Eine Nacht noch, Luba. Eine Nacht noch. Eine Nacht noch. Heute, Drosita? Ja, heute. Ob er jetzt schon beim Grafen ist? Dummchen, es ist doch viel zu früh. Dein Arkadi wird noch in den Federn liegen. Nein, aber jetzt ist doch der Graf aufgestanden. Aber es ist noch zu früh für Arkadis Besuch. Um 10 könnt ihr den Grafen besuchen, nicht wahr? Ja, das könnte angehen. Mittag, Drosida? Nicht ungeduldig sein, Kind. Vielleicht ist Arkadi später hingegangen. Ich glaube auch, es ist nicht fein, schon um 10 Uhr einen Besuch zu machen. Wahrscheinlich hat er sich erst später beim Grafen melden lassen. Ein Uhr. Vielleicht unterhalten sie sich gut. Der Graf wird ihn zum Mittagessen eingeladen haben, verstehst du? Ach, was für ein Unsinn, Drosita. Aber er ist jetzt Offizier und Edelmann, das vergisst du immer, Luba. Aber Arkadi wird sich nicht an einen Tisch mit ihm setzen, mit ihm, der ihn hat auspeitschen lassen, mit ihm... Ach, unvernünftig bist du, Luba. Will nicht Arkadi etwas von ihm? Will er nicht dich? Also, er muss höflich und freundlich zum Grafen sein. Ja, da hast du recht. Jetzt müsste er aber wirklich bald kommen. Er kann vielleicht nicht so davon, wie er will, Drosita. Ja, das ist natürlich möglich. Es kann doch nicht mehr lange dauern. Jede Minute kommt er mir näher. Weißt du, Luba, allmählich finde ich es sonderbar. Aber was meinst du, was geschehen sein könnte? Der Brief war doch bestimmt von ihm. Ich zweifle nicht daran, das war doch seine Schrift. Na, er könnte ja krank geworden sein. Oder meinst du, der Graf habe ihn einsperren lassen? Nein, das meine ich nicht. Wenn wir nur jemanden hätten, den wir unbemerkt nach der Puschkaska schicken könnten. Philipp, der Kutscher. Wenn er gerade in die Stadt fahren müsste, dann ging es. Warten wir noch ein Stündchen, Luba. Ich sah Philipp zum Tor hinausfahren, Luba. Er wird den Posthof fragen. Ach, Drosita. Warte, was er für eine Nachricht bringt. Wirt! Hey, Wirt! Wer schreit draußen? Komm rein, es ist alles da. Wodka, Bier, Wein, Champagner, Pasteten, ungebratener Fisch und Kohlsuppe. Halt ein mit deiner Speisekarte. Ich brauche keinen Wodka und keinen Fisch. Des Grafen Kutscher bin ich. Ich kenne dich. Also sage mir, wo Arkadi Iljitsch ist. Wer? Des Grafen Barbier, der heute bei dir übernachtete. Kein Barbier hat bei mir übernachtet und kein Barbier des Grafen. Ach was, natürlich ist er jetzt kein Barbier mehr, auch keiner des Grafen. Ein Offizier hat bei dir übernachtet, Postwirt. Es ist der gleiche. Das ist der gleiche? Ein Offizier? Freilich. Man kennt ihn also in Ayol. Sollte man ihn nicht kennen, Arkadi Iljitsch, den Toupet-Künstler. Man kennt und erwartet ihn hier. Nun, warum sagst du nichts? Es hat kein Offizier bei mir übernachtet. Ach, es hat kein Offizier bei dir übernachtet? Nein. Und ich habe keinen Offizier gesehen. Gott, steh mir bei. Wie siehst du mich an, Postwirt? Geh zum Teufel! Ich stehe schon vor seinem Haus, mein ich. Hey, Philipp! Filuschka! Ach, Piotr. Gar nicht erfreut, mich zu sehen. Wie? Machst ein Gesicht, als hättest du Essig getrunken. So ungefähr ist mir auch. Ich dachte immer, ich wäre nicht der Schlimmste. Eine schöne Art, alte Freunde zu begrüßen. Ich meine doch nicht dich. Den Postwirt meine ich. Den Postwirt, so. Ich muss zurück jetzt. Luba und Rossi da warten. Auf dich. Auf mich. Auf eine Nachricht warten sie. Du lieber Gott, es ist sogar eine schlechte Nachricht, die ich ihnen bringen muss. Dann kommst du immer noch früh genug, Philipp. Trink ein Gläschen mit mir. Nein, das dauert zu lange. Bist du nicht im Dienst? Je nun, ein Gläschen. Nein, sie warten. Was ist denn das für eine schlechte und eilige Nachricht? Ich werde Ihnen sagen, dass heute kein Offizier in der Post übernachtet hat. Kein Offizier in der Post übernachtet? Höre, wenn du ihnen das erzählst, lügst du aber. Wieso lüge ich? Der Wirt hat es mir eben gesagt. Dann lügt der Wirt. Ich habe doch selbst gestern Abend den Offizier aus der Kutsche steigen und ins Haus gehen sehen. Das ist aber sonderbar. Warum sagt mir der Wirt das denn nicht? Also, Bruder Herz, fragen wir ihn. Gehen hinein, trinken ein Gläschen und fragen ihn. Ist das nicht eine gute Idee? Ja, sie kommt mir auch immer besser vor. Du, vielleicht zwei Gläschen... Nein, nein, nicht doch, Piotr, ich meinte das anders. Vorhin sah er mich so fürchterlich an, als ich ihn fragte, dass ich gar nicht mehr gewagt hätte, hineinzugehen. Du als Gendarm bist eigentlich gerade der richtige Mann, ihn zu fragen. Der bin ich. Komm, Filuschka, du bist verurteilt, jetzt mit dem Gendarm Piotr zwei Gläschen zu trinken. Gut, also gehen wir. Kein Wirt in der Schenke. Da weshalb soll er da sein, wenn keine Gäste da sind? Und wir? Wo sind wir keine Gäste? Ja, beruhige dich, er wird kommen. Und außerdem, wozu brauchen wir ihn? Die Flaschen stehen ja da. Du, ist das kein Diebstahl, Piotr? Diebstahl? Wenn das Gesetz in meiner Person dabei ist? Nachher sagen wir ihm, was wir getrunken haben. Man kann es aber schlecht messen, wenn man aus der Flasche trinkt. Und das ist wahr. Bleibt nichts übrig, als die Flasche leer zu machen. Trink! Aber merkwürdig ist das schon, dass hier jeder hereinkommen und trinken kann und niemand kümmert sich um einen. Gib mir die Flasche. Nein, komm, wir gehen den Wirt suchen. Aber warum denn so hastig? Wir können die Flasche ja auch mitnehmen. Ja, das ist ein Gedanke. Warum? Ja, am besten ist es, wir gehen zuerst in den Keller. Meinst du, dass er im Keller ist? Warum soll er nicht im Keller sein? Piotr, dich zieht etwas ganz anderes in den Keller, alter Säufer. Na, du hast eine Flasche in der Hand. Das ist bald leer. Das meine ich auch. Und im Keller gibt es noch andere. Da ist Licht. Da siehst du, was habe ich gesagt? Der ist im Keller. Stoll! Mein Gott! Was wollt ihr hier, Schufte? Was habt ihr hier zu suchen? Still, Postwirt, und zünde die Kerze wieder an, die du rausgeblasen hast. Wozu die Kerze? Wir können ihm aufgehen. Oben ist es hell. Wir bleiben hier. Eben war mir so, als hätte ich was gesehen, was du nicht sehen lassen wolltest. Lass mich vorbei! Zünde die Kerze an, du bleibst! Ich muss ihn auf! Philipp, zünde du die Kerze an! Ja, Piotr. Oh, mein Gott. Na, Gendarm, Gnade! Es ist Arkadi. Gnade! Bleich und tot und ganz voller Blut. Lasst mich vorbei! Ich gebe euch 500 Rubel! Arkadi ist 500 Rubel. Ganz gleich, ob ihr mich vorbeilasst oder nicht! 500 Rubel sind ein Schein! Du schläfst nicht, liegst da wie ein Stein, Luba. Das ist nicht gut. Du musst weinen, damit der Schmerz aus dem Herzen fließt. Ich habe geweint, als ich Arkadi im Sarg sah. Sein mageres, bleiches Gesicht. Und hast geweint, als die Soldaten über sein Grab schossen. Und hast geweint, als die Erde auf den Sarg fiel. Jetzt kann ich nicht mehr weinen. Höre, Luba. Früher redete ich dir selbst abzutrinken. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt bleibt nichts anderes mehr übrig. Hier, nimm das Fläschchen. Nein. Nein. Drosida. Das erste Mal schmeckt es nicht gut, aber man gewöhnt sich dran. Nein, ich will nicht trinken. Wenn der Kummer so groß ist, dass er nicht mehr größer werden kann, dann muss man trinken. Oh, Drosida. Mein Kummer ist so groß, dass ich nicht weiß, ob er noch Kummer ist. Was soll er sonst sein? Tut er dir nicht weh? Nein. Er tut nicht mehr weh. Hast du kein Herz? Ich denke, dass ich alles gehabt habe, was mir bestimmt war. Aber Arkadi. Er war da. Er hat mir die Haare frisiert und meine Brauen nachgezogen. Hat er mich nicht angesehen? Drosida, sein Blick vergeht nicht. Und seine Stimme, auch sie vergeht nicht. Du sprichst von Gespenstern, Lua. Nicht von Gespenstern. Ich spreche von dem Einzigen, was wirklich ist für mich auf der Welt. Ich spreche von Arkadi und mir. Fuhr der Kutscher? Oder fährt er? Was meinst du, Luba? Er fährt immer. Das verstehe ich nicht. Über das Eis hin. Und der Kutscher verspricht den Pferden goldenen Hafer im Himmel. Der Pope versteckt uns. Und dann entkommen wir in die Türkei. Aber ihr seid nicht entkommen, Luba. Ein langes Leben sind wir zusammen. Denn wir sind immer zusammen. Was sind das für Träume? Keine Träume, Drosida. Arkadi war mir bestimmt. Und mit Arkadi bin ich in alle Ewigkeit zusammen. Nein, ich will nicht trinken. Und mir ist es, als hätte ich wieder einen Grund zum Weinen. Es ist alles entschieden. Und Arkadis Liebe ist mir so gewiss wie sein Tod. Du bist ganz anders als ich, Lova. Komm jetzt, Drosida. Die Tiere schreien. Wir wollen die Kälber füttern. Der Toupet-Künstler. Hörspiel von Günter Eich. Nach der gleichnamigen Erzählung von Nikolai Semjonowitsch Leskow. Die Rollen und ihre Sprecher: Graf Kamjenski, Hans-Ernst Jäger, Arkadi Iljitsch, Jürgen Goslar, Sergei Michailowitsch, Benno Sterzenbach, Juba, Dagmar Altrichter, sowie Hans-Otto Ball, Afra Maria Krumek, Walter Dönneschow, Herbert Ebelt, Kara Gül, Charlotte Jöres, Lotte Kleinschmidt, Hans-Martin Köttenich, Hans-Otto, Peter Petrova, Leonhard Steckel, Hans-Nikolaus Schilling, Heinrich Troxbömker und Willi Umminger. Hörspielbearbeitung: Günter Eich. Komposition: Winfried Zillig. Regie: Frenze Roloff. Produktion: Hessischer Rundfunk 1954.